Abschnitt 9 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 81. Als Cäsar einst aus des Verräters Hand des großen Feinds geehrtes Haupt empfangen, fühlt er von Freud und Jubel sich befangen, ob heuchelnd gleich sein Blick voll Tränen stand. Und Hannibal, als nun sein Vaterland das grause Schicksal traf, das ihm verhangen, lacht er im Kreis der tränenvollen Bangen und barg den Grimm, in dem sein Herz entbrannt. Und so verhüllt sich stets im Trauerkleide die Lust. Das Herz, vom grimmen Schmerz entglüht, leiht sich verbergend das Gewand der Freude. So berg ich durch mein Lachen, durch mein Lied, zuweilen, was ich tief im Busen leide, weil jeder andere Weg sich mir entzieht. Ende von Abschnitt 9.